Am 6. und 7. März gab es in der Pyongyanger Sporthalle die Volksspiele der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes des ganzen Landes zum Internationalen Frauentag 8. März. Bei dieser Sportveranstaltung, an der mehr als 270 Frauen aus der Stadt Pyongyang und den Bezirken teilnahmen, gab es die Spiele in mehreren Disziplinen wie Wurf in den Korb und Seilspringen. Die Volksspiele fanden unter dem hohen Elan der Aktiven und der Anfeuerungsgruppen statt. Bei der Sportveranstaltung belegte die Stadt Pyongyang den ersten Platz in der Gesamtwertung.